Hi, ich bin nett, wie heißt du? Ich heiß Michael und bleibst du? Ich meine, Beat ist doch nicht übel, oder bleib doch noch. Mir reicht's auch schon, wenn ich hier nicht allein hock. Sei kein Frosch, so wie ein weißer Hai. Mein Lampenfieber reicht für zwei, hab ich gemüht und geübt und er hat mich heißer schreien. Brauter Schweiß dabei, dann mein Reizenbein. Heißer Brei, etwas weißt du noch nicht. Ich mein, wir drei, das Mike, du und ich, das wollen ja alle Rapper. Nur, dass keiner verspricht, nach dem Maroni-Kostüm brüllt, beweihräuchert mich. Ja, so auch ich, doch jetzt genügt's. Ab jetzt wird mein Text auf Komplex geprüft. Was ich mach, find ich nicht übel, ich hab ja auch geübt. Doch das könnte jeder Typ, trotzdem lass mich dein Sänger sein, ich will dein Sänger sein. Lass mich dein Sänger sein, ich will dein Sänger sein, dein Sänger. Hast du einen Sänger? Wie? Noch nicht? Na, dann nimm doch mich. An so einem Sänger ist nichts schlimm, der will doch nur mal für Witz. Ich will dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Ich will dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Es ist mir klar, wer wen hier mehr braucht. Ohne Publikum ist Mucke für'n Arsch. Ihr hättet nichts gemerkt, doch ich ging leer aus und hätt einen bunten Punkt bekommen. Oh Mann, hast du Hunger nach Spaß und Springen ist in unser beider Sinne nichts Geringeres. Tom mit dem Ratsch, Ferb, Tomoe und Philly Fisch. Die Stimmung mild und ich das Ich hoffe, dass das Gedudel genügt. Ja, sicher kann es jeder, wenn er nur genug übt. Aber lass doch mich dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Ich will dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Hast du einen Sänger? Wie? Noch nicht? Na, dann nimm doch mich. An so einem Sänger ist nichts schlimm, der will doch nur mal für Witz. Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Ich will dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Jetzt stand, dafür sind wir da. Hör, Ratsch, stehen die Finger und ich meine Stimmbänder, weil ich will dein Sänger sein und Ratsch, euer Knipper. Oh yeah. Damit ich ganz benommen, fliegt fast ein Trans davon. Doch dass man tanzen kann, liegt nur an Ratsch. Ja, kein Quatsch, da bin ich Animateur. Würde ich aufhören zu singen, wird das gar niemand stören. Ihr könnt jedes Gesicht mal so tun, als ob. Und hätt dank Speeds dann der Ruhm als Gott. Fremde Federn verleihen hier Flügel. Doch wie schon gesagt, was ich mach, find ich nicht übel. Und ich bin auch nicht gern nur Maskottchen zu Beat. Und bin in unser Teamwork gleich doppelt verliebt. Ich hab so Bock auf Musik, ein Lied mit Text. Und mach am liebsten deine Lieblingstracks. Auch wenn da jeder kommen könnte, frag ich hier und jetzt. Kann ich, darf ich, lass mich, denn ich will dein Sänger. Lass mich dein Sänger sein, ich will dein Sänger sein, dein Sänger sein, dein Sänger. Hast du einen Sänger?